Hadith Nummer 101. Abu Sa'id al-Khudri berichtete: Die Frauen sagten zum Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm: Die Männer sind bei dir im Vergleich zu uns in der Mehrzahl. So gib uns einen Tag, an dem wir Teil an dir haben. Da setzte er ihnen einen bestimmten Tag fest, an dem er mit ihnen zusammentraf, sie lehrte und ihnen seine Anweisungen gab. Mitunter sagte er zu ihnen: Keine Frau von euch wird drei ihrer Kinder verlieren, ohne dass diese für sie den Schutzwall vor dem Höllenfeuer darstellen. Darauf sagte eine Frau: Gilt dies auch für zwei Kinder? Er antwortete: Auch für zwei.